Der Film beginnt mit einem animierten Vorspann im Stil von Tausend und einer Nacht. Männer marschieren in Reih und Glied über Felder und Hügel. Eine Erzählerinnenstimme führt uns in das Geschehen ein. Sie berichtet, dass es sich bei den Männern um die Gefolgsleute des Propheten handele. Sie seien auf dem Weg nach Mekka, allerdings ohne ihre Gattinnen. Doch würden sie nun ständig auf andere, sehr schön angezogene Frauen treffen. Damit sie während ihrer Pilgerfahrt nach Mekka nicht allzu sehr unter der Abwesenheit der Frauen zu leiden brauchten, dachte sich Mohammed eine Ausnahmeregelung aus. Da sprach der Prophet, so heiratet doch diese Frauen für die Dauer eures Aufenthalts und gebt den Frauen, die ihr genossen habt, ihr Brautgeld als Lohn. Siehe, Allah ist allwissend und allweise. Schon seit seinen frühen Anfängen kennt der Islam die Rechtsfigur der sogenannten Zeitehe. Anhand mehrerer Schicksale schaut sich der Dokumentarfilm im Basar der Geschlechter nun in der iranischen Gegenwart um, zeigt, wie die Zeitehe inzwischen von den Geistlichen ausgelegt wird, welche rechtlichen Grenzen sie kennt und wer ihre Nutznießer sind. Zunächst heftet sich die Kamera an die Fersen eines jungen Mullahs, der wiederum einen älteren Geistlichen aufsucht, um sich über die Zeitehe zu informieren. Unsere Überlieferungen sagen, Zeitehe ist das Beste gegen Prostitution und Unzucht. Mein Vorschlag ist es, dass es Zentren dafür gibt. Auch einige in der Regierung wollen das. In diesen Zentren sollen geschiedene Frauen und Witwen, die eine Zeitehe wollen, erfasst werden. Und junge Männer, die aus finanziellen Gründen nicht richtig heiraten können. Natürlich wird die Zeitehe von manchen jungen Menschen als Schlupfloch genutzt, um vor der Ehe zusammenleben zu können. Doch muss sie von den Behörden, ob sie nun eine Stunde oder 99 Jahre dauert, genehmigt werden. Junge Mädchen brauchen ohnehin die Unterschrift ihres Vaters. Der Film stellt uns auch Witwen und geschiedene Frauen vor, die aufgrund ihrer finanziellen Situation mehr oder weniger in die Zeitehe getrieben werden. Er zahlt so 200 bis 300 im Monat, das reicht für die Miete. Als Beamter kann er nicht mehr zahlen und die Ehe läuft noch bis nächstes Jahr. Ich würde sie ja gerne beenden, kann es mir aber nicht leisten.